Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Ja, herzlich willkommen. Wir starten mit unserer Talkrunde. Und das ist die Stelle, wo normalerweise im Gottesdienst eine Predigt kommt. Und es ist eigentlich auch die Predigt. Und ich habe mir gedacht, es wird an ganz vielen Stellen heutzutage gar nicht mehr so oft die Situation, dass jemand alleine lange redet. Also wenn man so früher anguckt, Schulunterricht war früher so, der Lehrer redet eine ganze lange Zeit. Heute anders, richtig. Lehrer. Und im Fernsehen war es früher auch so, ne? Einer redet relativ lange und alle hören zu. Und heute die einzige Stelle im Fernsehen, wo noch einer lange redet, sind die Nachrichten. Selbst da wird hin und her geschaltet und es passiert viel mehr einfach im Dialog. Und deshalb habe ich überlegt, ich würde gerne mal eine Predigtform, eine Art und Weise ausprobieren, wo es nicht darum geht, dass ich ganz lange rede und ein paar Leute aufmerksam zuhören und vielleicht auch ein paar nicht, sondern dass man es zusammen macht. Und deshalb haben wir diese Talk-Idee entwickelt, die haben wir schon einmal gemacht, vor ein paar Monaten, am 8. Dezember. Und diesmal wieder. Und die Idee ist eigentlich genau die gleiche wie bei Predigt, dass wir einen Text aus der Bibel nehmen, den haben wir gerade gehört, und den Inhalt versuchen zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Und nicht nur so rein kognitiv, sondern in unserem Herzen. Also das ist etwas, dass wir sehen, was Tolles da drin steckt. Und das kann man auch zusammen. Und um das zusammen zu machen, habe ich mir heute 2 Gäste eingeladen, nämlich die Miri und den Marc. Hallo. Voll cool, dass ihr dabei seid. Und wir werden zusammen heute versuchen, diese Predigt zu machen. Aber nicht nur wir, sondern wir werden das mit euch allen zusammen machen. Das heißt, ihr dürft alle mitdenken und mit Fragen stellen und mit meine These überlegen und so weiter. Wir werden ein paar Stellen werde ich haben, wo ich dann einfach mal sage, was denkt ihr denn jetzt darüber? Dann darf jeder was sagen. Oder wenn ihr zwischendurch einfach sagt, hier da zu dem Punkt, ne, bin ich nicht einverstanden, dann muss ich was zu sagen. Oder an dem Punkt möchte ich eine Frage stellen oder so, dann macht das einfach. Das dürft ihr gerne machen. Wir sitzen ja quasi im Kreis hier und machen so eine Art Talk alle zusammen. Okay, wir starten mal mit Folgendem. Wir haben diese Story gehört von Jesus. Wir sind ja in der Reihe über Jesus und relativ früh in dem Leben von Jesus, relativ früh in den Erzählungen über das Leben Jesu kommt diese Geschichte vor. Diese Geschichte, eine von den Heilungsgeschichten, es gibt ganz viele Geschichten, wo Jesus Kranke geheilt hat im Neuen Testament, aber es ist eines, vielleicht eine der berühmtesten. Und ja, dieser Typ kommt oder wird zu Jesus gebracht und ein Riesengemenge und dann gibt es diese Situation. An euch beide, oder? Fangen wir mit dir, Marc. Wie stellst du dir das vor? Wie war das? Also wir haben mal den Text gerade gehört. Ich finde, Punkt 1, der so irgendwie ganz komisch ist, ist, dass nicht nur Jesus zu einer großen Menge spricht, sondern dass da auf einmal scheinbar mehrere Leute auf dem Dach rumtouren und anfangen, das Dach abzudecken. Also, ich glaube, das würde mich aufregen. Also keine Ahnung, wie... Zumindest den Hausbesitzer. Genau, also keine Ahnung genau, wie die früher das Haus gebaut haben, aber wahrscheinlich gab es trotzdem einigermaßen feste Installationen für ein Dach und das haben die dann anscheinend angefangen abzudecken, um da ihren Kumpel runterzulassen. Und ich stelle mir das da in der Meute irgendwie ganz komisch vor, da will man irgendwie jetzt so einen diesen Jesus halt predigen hören oder heilen sehen und dann beginnt da irgendwie das Dach zu bröckeln und du merkst, dass da irgendjemand runtergelassen wird. Also es war wahrscheinlich jetzt nicht eine Luke, die schon längst eingebaut war für solche Fälle. Das passiert ja auch nicht jeden Tag, sondern es war wahrscheinlich so, dass man da wirklich irgendwas abdecken musste, was halbwegs normalerweise so konstruiert war, dass es bleibt. Ja, ja, also voll komische Situation. Ja, genau. Keine Ahnung, der Typ kam nicht alleine. Nee, soweit das beschrieben stand, haben seine Freunde ihn gebracht und genau und haben ihm geholfen. Also alleine gelähmt wäre er, glaube ich, nicht aufs Dach gekommen. Ja, genau. Schwierig. Also die Situation, das Problem, was er hatte, war, dass er gelähmt war. Also eine Krankheit, warum genau? Da gibt es ja ganz verschiedene Ursachen für. Man kann von Geburt an gelähmt sein, man kann aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit gelähmt werden. Das steht hier nicht. Tatsache war, der Junge konnte nicht laufen. War wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger so. War normalerweise, also wie war das für solche Leute damals? Wie sah wahrscheinlich dem sein Leben normalerweise aus? Also ich würde sagen, sozial stand er, glaube ich, eher schlechter da. Also er konnte kein Geld verdienen, er konnte ja nicht, oder was heißt Geld, er konnte nicht wirklich sich das Essen verdienen. Er lebte also davon, dass Leute ihm was gegeben haben. Also das wirklich, er war auf andere angewiesen. Er konnte nichts machen in dem Sinne. Ja, wahrscheinlich hat er normalerweise irgendwo am Straßenrand gesessen und hat auf Almosen gewartet. Also war nicht so der Angesehenste. Vielleicht war er bekannt. Vielleicht war er sogar in dem Ort bekannt, als jemand, der immer dort irgendwie gebettelt hat. Aber ja, war auf jeden Fall nicht sozial abgeschirmt, glaube ich. Sonst hätten ihn ja nicht vier Männer da aufs Dach getragen, um ihn da runterzulassen. Ich habe gerade nochmal geguckt, steht jetzt nicht drin, dass es seine Freunde gewesen sind, sondern nur vier Männer. Ich habe es nur immer als irgendwie wie so eine Gang vorgestellt, so die halt in jungen Jahren schon zusammen immer unterwegs waren und er dann vielleicht irgendwann gelähmt war oder sowas. Aber das macht nicht jeder. Also er scheint ja irgendwie sozial trotzdem Kontakte gehabt zu haben. Genau, und er wollte auf jeden Fall zu Jesus. Also erst kann sogar sein, dass er die noch nicht mal besonders gut kannte. Vielleicht hat er denen sogar ein paar Groschen gegeben, damit sie ihn mal dahin tragen zu dem Jesus. Könnte sein. Aber er wollte da rein und dann klappt es nicht. Er hat sich nicht abhalten lassen. Vielleicht haben die vier Freunde oder die vier Männer dann schon gesagt, na, tut uns leid, ne? Also siehst du ja, wir kommen da nicht rein. Und dann hat er gesagt, nee, ich will aber unbedingt. Und dann kam diese ganze Idee mit dem Dach, relativ erfinderischer Typ, und hat dann da sich quasi vor Jesus runterbringen lassen. Was war sein Anliegen? Also ich vermute mal, dass der Ruf Jesu vorausgeeilt ist. Mhm. Also Jesus war bekannt, dass er Dinge vollbringen kann und dass er auch Wunder tut. Und ich glaube, der hat sich gedacht, na gut, wenn er das bei anderen kann, dann will ich jetzt auch. Aber sowas von. Also so stelle ich es mir jedenfalls vor. Und dafür hat er auch Leute geholt, die ihn dahin bringen. Oder die ihn überzeugt, ihn dahin zu bringen. Ja. Also es gab eine gewisse Not, die dann ihn dazu gebracht hat, diese entschlossene Reaktion oder diese entschlossene Aktion zu starten, ne? Ja, ich würde sagen, einmal die Not ist groß gewesen und hat ihn da hochgetrieben, aber irgendwo auch, ich sag's mal, Glauben. Mhm. Also stell's mir so vor, dass er jetzt von sich aus eigentlich auch nicht hätte so überzeugt sein können. Irgendwie stell ich mir das so vor, als hätte Gott schon vorher in ihm gewirkt und ihm deutlich gemacht, hey, du musst da unbedingt hin. Weil sonst kommt man nicht auf die Idee, so ein Dach abzudecken. Ja. Also ich nicht. Zumindest war da auf jeden Fall eine große Sehnsucht danach, von dieser Krankheit, die sein Leben wie nichts anderes prägte, frei zu werden. Also er wollte geheilt werden. Er wollte das endlich los sein. Und er sah die eine einzige Möglichkeit, ne, zu diesem Kerl hin, von dem er wusste, der kann das. Vielleicht gab es auch irgendjemanden, den er kannte, der vorher auch gelähmt war. Keine Ahnung, vielleicht kannten die sich irgendwie auch untereinander. und der schon geheilt worden war oder so. Und der gesagt hat, da musst du hin zu diesem Jesus. Und mich hat er auch gesund gemacht. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall vertraute er darauf, dass dieser Typ, der da in diesem Haus war, das konnte. Und deshalb hat er dann gesagt, dann haben die ihn da runtergelassen. Also ich meine, ich stelle mir das vor, ne? Hier oben, keine Ahnung, bröckelt an zu bröckeln, irgendeiner kommt mit einer Säge und sägt da vier, ne? Und es fällt irgendwie noch Teile runter, wir gehen alle irgendwie aus dem Weg und es kommt ein Typ runter auf so eine Art Hängematte und an vier Seilen und dann ist er da und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was sein Problem ist, nämlich der ist geheilt. Nun ist hier jetzt keiner im Raum, der so eine Fähigkeit hat, wie Jesus das hatte, oder zumindest den Ruf hat, sowas ständig zu machen. Aber da war es ziemlich offensichtlich. Was passiert? Es passiert nicht das, was die Leute erwarteten. Ich glaube, die Leute hätten erwartet, dass er ihn heilt. Aber das Erste, was er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, das hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Ja. Also, warum? Naja, erstmal war so, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Was soll das? Also der ist krank, der hat nicht gesündigt. Ja. Also woher willst du das wissen? Und, genau, also jedem war ziemlich klar, dass sein Anliegen war, von dieser körperlichen Krankheit frei zu werden. Ja, und genau. Jetzt nicht, der war jetzt nicht da, um, wenn es um Vergebung gegangen wäre, dann wäre er damals in den Tempel in Jerusalem gehen können. Also, so, ne? Und jederzeit. Aber das war eigentlich nicht das Anliegen. Und dann entsteht so eine merkwürdige Situation. Also ich glaube, Jesus hat das einfach gesagt und dann entstand so eine komische Stille. Also ich frage mich, wie der Typ geguckt hat. Ne? So. Ich glaube, er hat sich nicht getraut, was zu sagen, weil er irgendwie dachte, okay, wir lassen den mal, der weiß ja, wie das geht. Aber vielleicht hat er innerlich gedacht so, Jesus, nee, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber noch viel mehr Stress hat die Situation ja in anderen Leuten verursacht. Ne? Nämlich in diesen ganz frommen, den sogenannten Pharisäern und Schriftgelehrten. Das waren so die Berufsreligiösen der damaligen Zeit. Und die waren auch immer so ein bisschen aufgepasst, dass immer alles richtig läuft. So haben sie sich zumindest gefühlt. Und die haben Jesus dann, steht ja hier, sich dann gedacht, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja ein Riesenproblem, was Jesus da gesagt hat mit der Vergebung. Also hier steht jetzt im Text, vergeben kann außer Gott jetzt keiner. Und das war ihr Problem. Was haben die für ein Problem gehabt? Warum war das für die so ein Stressmoment? Ich meine, sie sagen es ja auch ein paar Verse weiter. Problem war einfach, dass eben ihrem Verständnis nach nur Gott die Sünden vergeben kann. Und wenn dann jetzt so ein Lehrer da auftritt, ein Heiler, und das für sich in Anspruch nimmt, diese Macht zu haben, dann ist das ja zu Recht erstmal in ihren Augen und Ohren Gotteslästerung. Weil er das tut, was er nicht darf. Ja, genau. Die haben, denken halt, das ist Gott alleine. Sie haben noch nicht diese Perspektive, dass dieser Mann, der da vor ihnen steht, der Sohn Gottes sein könnte. Okay. Ich weiß auch gar nicht, hat er vermutlich vorher auch noch gar nicht so direkt oder zumindest indirekt, nicht, wie das er macht, gesagt. Und für mich klingt das so ein bisschen erstmal bis dahin, als wäre das so sein eigener Plan gewesen. Ich mache nicht einfach so eine billige Heilung wie sonst, sondern ich trete jetzt mal richtig hier auf den Putz und sag mal, hier, deine Sünden sind dir vergeben. Also. Aber Jesus sagt das ja im Prinzip implizit damit, ne, dass er das ist, dass er dieser Gott ist, der die Sünden vergeben kann. Und das hat sie genervt, verständlicherweise vielleicht. Für sie in ihrem theologischen System, ihrem Denksystem ging das nicht, dass dieser Mann, der da war, okay, der konnte Wunder tun, aber Beanspruchung, Gott zu sein, nein. Für was haben sie ihn vielleicht gehalten? Für so eine Art Propheten, glaube ich. Ja. Also hatten ja vielleicht auch gehört, dass Johannes, der Täufer, da irgendwie so eine Aktion mit ihm gemacht hat, ihn nicht nur getauft hat, sondern irgendwie gesagt hat, das ist der, der nach mir kommt, irgendwie der Nachfolger quasi von Johannes dem Täufer. Aber ich glaube, zwischen Nachfolger von Johannes und dem Täufer und dem Sohn Gottes ist auch nochmal erstmal ein Unterschied. Miri, und dann kommt diese Szene, dass Jesus auf die auch eingeht. Er spricht mit ihnen über das, was da in ihrem Kopf ist, weil er das merkt, in ihren Augen sieht oder auch irgendwie vielleicht sogar übernatürlich mitkriegt. Und dann sagt Jesus, okay, damit ihr versteht, dass ich das kann, beides, zeige ich es euch. Dreht sich um, heilt den Typen. Wie gehört das dann zusammen? Also er versucht das ja miteinander zu verbinden. Ja, also ich glaube, er möchte, also dass er einfach klar machen möchte, dass Vergebung, Heilung von Sünden ist. Das ist auch eine Art von Heilung. Mhm. Also Vergebung der Sünden. Und dass irgendwie das Körperliche und das Geistliche so miteinander, das hängt irgendwie zusammen. Das möchte er klar machen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und die Schriftgelehrten haben das, glaube ich, noch nicht so explizit gehabt. Okay. Also noch nicht so am Schirm gehabt. Was meinst du mit hängt zusammen? Kannst du das sagen? Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass einfach, wenn dadurch, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, ist eben auch Krankheit in die Welt gekommen. Mhm. Und Jesus möchte ihn von seinen Sünden heilen, macht ihn frei und dann kann er auch körperlich frei werden. Mhm. Also okay. Das hängt eben miteinander zusammen. Also es hängt wahrscheinlich nicht in der Form miteinander zusammen, dass Krankheit immer eine Folge von irgendwie sowas wie von christlichen, Sünde. Christlichen Glauben wird von Sünde gesprochen, also von Dingen, von aber, Fehlern, die man macht genau. oder so. Das also es ist nicht immer so, ne? Nee. Es ist nicht unbedingt so. Aber was, glaube ich, der Zusammenhang ist hier, ist, dass Jesus sagt, beides bedeutet Heilung. Genau, richtig. Also beides, das eine ist körperlich, das andere ist seelisch oder geistlich oder so und beides braucht irgendwie diese Befreiung, diese Heilung. Und Jesus will zeigen, dass er beides kann. Genau. Oder dass eigentlich sogar vielleicht das eine noch viel wichtiger ist. Ich glaube, dass dieser Mann dachte, seine größte Not ist dieses körperliche Krankheit. Ja. Und Jesus will hier vielleicht ihm sogar zeigen, ja, das ist ein Riesending in deinem Leben, aber es gibt noch eine viel größere Not in deinem Leben. Eine viel schwerwiegendere Krankheit, wenn man das so sagen will, von der ich dir heilen möchte. Und das ist das, wo Vergebung reinkommen muss. Und deswegen nimmt er das meiner Meinung nach auch zuerst. Und das ist ja schon irgendwie eine bezeichnende Sache bei Jesus immer. Ne? Viele Situationen ist es immer so, dass die Leute denken, es geht mir um das Äußere und er sagt, nee, es geht mir um dein Herz. Es geht mir um das, was in dir drin ist. Nicht nur um dieses Außen, dieses Sichtbare. Und dann beweist er. Ich meine, hey, was für eine Szene. Wie stellt ihr euch das vor? Er dreht sich dann vielleicht rum. Ne? Also ne, das ist ja vielleicht so, ich stelle mir vor, ne, der eine Kerl war da in der Mitte und er hockte dann noch irgendwie da so in dem ganzen Schutt und auf seiner Matte. Und dann hat er sich vielleicht so zu diesen Leuten hingedreht, hat mit denen kurz diskutiert. Und dann dreht er sich, steht hier, er wandte sich um, also drehte sich um, fokussierte den und sagte, so, damit ihr wisst, dass ich das kann, vergeben, zeige ich es euch jetzt. Und sagte, ich befehle dir. Das ist ein ganz starker Ausdruck, wenn ihr mit reingucken wollt. Das ist ein ganz starker Ausdruck, wie Jesus das hier sagt. Was ist leichter? Und dann sagt er hier hinten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und dann? Ja, der Mann ist einfach aufgestanden und ist gegangen. Also, ich glaube, ich hätte erstmal so, jetzt wirklich? Also, erstmal so einen Fuß vielleicht so wippen lassen, funktioniert das? Aber der, okay, alles klar. Also, der hat da anscheinend völlig drauf vertraut, ist aufgestanden, seine Matte gegangen und ging raus. Es wird zumindest relativ nüchtern berichtet hier, ne? Wir hatten im Vornherein ja auch schon drüber gesprochen und das ist uns auch aufgefallen, genau. Es ist irgendwie wenig aus der wirklichen Sicht des Geheilten letztendlich beschrieben. Mhm. Und man wünscht sich das manchmal ein bisschen mehr, ist vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch Hollywood-Filme und sowas, wo es dann um die einzelnen Menschen geht. Aber im Grunde ist das sehr professionell. Also dieser Bericht ist professionell, weil er eben nicht jetzt... Der Schreiber Markus, den meinst du jetzt, ne? Genau. Ja. Weil er eben nicht das Subjektive, also das Empfinden des Gelähmten bei einer Heilung beschreibt, was auch nett zu lesen ist, aber letztendlich geht es ja um Jesus und um darum, dass er Sünden vergeben kann. Mhm. Und deshalb ist das, glaube ich, sehr verkürzt. Er hat sich echt aufs Wesentliche konzentriert. Also es kann gut sein, dass der Junge aufgestanden ist, auch gejubelt hat, so, das hat hier nicht so berichtet, ne? Aber das Wesentliche. Ich denke schon, dass er das getan hat. Ja, denke ich auch so, tja, guck mal, alle Leute. Dann ist er rausgedanced und hat sich gefreut, hat seine Matte genommen, ist gegangen. Und damit war allen irgendwie klar, okay, jetzt hat Jesus. Wow, also das war der Moment, wo alle gesehen haben, dass es wirklich nicht einfach nur ein Kerl, der ein bisschen von Vergebung redet, sondern das ist jemand, der irgendwie eine Macht hat oder eine Möglichkeit hat, die irgendwie kein Normaler sonst so hat. Und es gab dann diese Heilung. Genau, wir haben eben gesagt, körperliche Heilung ist einer dieser Schichten, wenn man das betrachten will, ne, die Jesus hier auch anspricht. Und mit dieser, dass er das dann auch beweist, zeigt, dass das andere auch irgendwie, er das auch kann. Er verbindet das miteinander. Körperliche Heilungen sind ja in den Evangelien immer wieder ein Thema gewesen. Also da gibt es Blinde, die zu Jesus kommen, Leute, die gelähmt sind, alles Mögliche und Jesus heilt die. Es gibt sogar manchmal so Verse, wo dann steht, und sie brachten alle Kranken und so zu ihm und er heilte sie alle. Das gibt es manchmal so Stellen, ein paar Mal kommt das vor. Also Jesus konnte das. Ist natürlich eine Sache, wo man jetzt sagen kann, okay, das hört sich zumindest schon mal irgendwie spannend oder vielleicht auch ein bisschen unglaublich an. Und ist eine Geschichte, die damals passiert ist. Aber Miri, ich habe dich eingeladen, mit hier in den Talk zu kommen und mit dir über deine Geschichte ein bisschen zu sprechen. Die hat auch mit so etwas zu tun. Du bist jetzt nicht gelähmt gewesen oder nee. Blind oder sowas. Aber erzähl mir oder uns allen nochmal kurz, was ist das, wo du sagen würdest, das war etwas, wo ich auch im gewissen Sinne so eine Sehnsucht hatte, das loszuwerden? Ja, also das... Also ich sage dazu, ich habe dich kennengelernt, da warst du... 13? 13, ja. Ja, da war ich 13. Ich war Jugendpastor, du warst Jugendliche. Genau, Teenie war und ich da. Dann hat das Ganze irgendwie auch angefangen, ne? Genau, ja, es hat mit dir angefangen. Nein, ja. Nicht mit mir, nein. Aber... Nee, so schlimm war es nicht. Nein. Danke. Nee, es hat schon im Jugendalter angefangen, also ja. So mit 16, 17, dass ich... ja, irgendwelche doofen Unfälle hatte, wo irgendwelche Gelenke gesprengt waren. Damit hat es angefangen. Es hat dann weitergeführt von ständigen irgendwelchen Erkrankungen, wo ich immer wieder zum Arzt musste, Antibiotika nehmen. Dann war es wieder gut und dann kam es wieder. Dann konnte ich irgendwann, ich glaube, 3-4 Monate lang nicht richtig laufen. Also ich war nicht gelähmt, aber ich saß da ungefähr so wie der Felix jetzt. Und das 3-4 Monate, die Ärzte haben gerätselt, ach, was ist mit der los? Das Bein ist blau, es ist dick, es ist geschwollen, das ist sicher die Psyche. Irgendwann war es auch die Psyche. Also wenn man nicht ernst genommen wird und man ständig Schmerzen hat und Schmerzmedikamente nehmen muss. Genau, und dann hat sich herausgestellt, es ist eine Borreliose, von Zecken übertragene Krankheit, die mittlerweile chronisch ist, weil es nicht so lange erkannt wurde. Dagegen gab es dann auch nochmal haufenweise Antibiotika und genau, das wurde dann auch jeden Tag intravenös gegeben, also über die Venen. Danach war mein Immunsystem ziemlich kaputt. Also ich war sehr anfällig für alle möglichen Entzündungen. Ich hatte ziemlich häufig Lungenentzündungen. Mhm. Also es waren noch vieles mehr. Ich bin dann auch stark depressiv geworden, musste Antidepressiva nehmen. Also es waren so haufenweise Kleinigkeiten, die irgendwie geballt über mehrere Jahre immer wieder zusammenkamen. Und irgendwie kam man so nicht raus. Also es gab so keinen Lichtblick. Mhm. Du hast ja was mitgebracht, steht hier an. Ja. Meinen Tablettentower, genau. Okay. Was hat das damit auf sich? Ja, da sind ist jeden Tag 4 Einheiten, also morgens, mittags und abends, drin. Und dann kann man die unten immer so schön rausziehen. Und dann ist da der Tag. Und dann waren da immer meine Tabletten drin, die ich nehmen musste. Und mein Mann und ich haben es mal gezählt. Es waren teilweise am Tag 28 Tabletten mit irgendwelchen, also eben Antibiotika, Vitaminkuren, damit die Darmflora nicht kaputt geht, was für die Magenschleimhaut... gute Vitamintabletten, sondern schon krasses Zeug. Es war krasses Zeug und auch Sachen, die das krasse Zeug irgendwie nicht mehr so krass machen sollten. Die Nebenwirkungen nehmen. Genau, die Nebenwirkungen nehmen sollten. Also es war ja viel. Morgens was zum in die Gänge kommen, abends was zum Runterkommen. Also Und also ich sag mal aus meiner Sicht, ne, das wurde irgendwie auch mehr. Also das und es gab auch ganz bestimmte Momente, wo solche Dinge dann fast wie nach der Uhr gestellt irgendwie auftraten und manchmal auch wieder total aus dem Zusammenhang was Neues. Und du warst schon körperlich und auch langsam innerlich. So, dass du sagen würdest, ich brauche mal ein paar Leute, die mich irgendwo hinschleifen. Genau, also mir ist es zu der Zeit gar nicht so, also mir ist es natürlich aufgefallen, dass es mir schlecht ging, aber irgendwann ist man da so drin, dass man sich nur noch fragt, warum ich, was mache ich denn falsch, was ist denn los? Ja. Und ich war dann sehr froh, dass einfach meine Freunde so ein bisschen einen Blick dafür hatten und gerade du da darauf aufmerksam geworden bist und mich darauf angesprochen hast. Ja. Du kannst Leute verstehen, die aus irgendeinem Grund so wie dieser Typ wahrscheinlich auch sagen, boah, wenn ich eine Gelegenheit hätte, das alles loszuwerden, ich würde da irgendwie alles für tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. Doch. Und dann, was passiert? Ja, wir haben, also im Prinzip haben wir dann mehrere, also wir haben erstmal in die Bibel geguckt zusammen mit ein paar Leuten, haben geguckt, was gibt's für eben Geschichten über so viele Krankheiten, was kann das sein, haben uns Flüche und Besessenheit angeguckt, also es wird ja auch viel davon erzählt, dass ja, Menschen von Dämonen geheilt werden und genau. Das oft ging das, in der nur zur Erklärung, das ging oft auch zusammen, dass also im Neuen Testament, wenn man sieht, diese Geschichten liest von Jesus, der Menschen geheilt hat, dass da auch sowohl auf der körperlichen Ebene, als auch auf der seelischen Ebene, als auch auf der geistlichen Ebene Dinge krank sind oder beeinflusst sind. Genau, ja. Es hing miteinander zusammen und wir haben uns verschiedene Geschichten angeguckt und haben dann gemerkt, für die Leute in der Bibel, da war Jesus da, den haben wir jetzt auch, aber jetzt nicht so, dass der neben mir steht und mir die Hand auflegen konnte, aber ja, wir haben dann gesagt, okay, dann wollen wir dafür beten. Also ich habe mir konkret dann Unterstützung von euch geholt und habe gesagt, ich möchte, dass ihr für mich betet. Ich habe es alleine auch schon öfter gemacht, aber irgendwie tat sich da nicht so viel bei mir. Ist ja interessanterweise auch ein Punkt in diesem Text, ne, dass da ein paar Freunde ihm geholfen haben. Er hat das nicht alleine gemacht. Ja. Genau. Und dann haben wir für dich gebetet. Ich weiß noch, das haben wir so mehrmals gemacht, aber vor allen Dingen an einem Donnerstagabend. Genau. Haben wir uns echt alle getroffen. Genau. Wer wollte, konnte vorher auch noch fasten. Für dich gebetet. Und was ist passiert? Ja, wir haben gebetet, wir haben danach Abendmahl gefeiert. Ich bin nicht irgendwie vom Blitz erschlagen umgefallen oder so. So wie es in manchen Filmen irgendwie sowas gab es da nicht. Passiert. War nichts Komisches oder so. Ich saß da und gut, war froh, dass ich wieder was essen durfte und habe mich auch gefreut und war gespannt. Und die Woche drauf hatte ich halt nochmal einen Arzttermin, wo das wurden immer wieder meine Blutwerte gecheckt, um zu gucken, wie man mir am besten möglich wieder Medikamente geben kann. Und ja, die Blutwerte waren alle gut. Die waren alle im Normbereich und der Arzt sagte, oh, ja, Frau Heinz, und wie geht's Ihnen? Ich so, ich fühle mich gut, ich fühle mich prächtig. Genau, und dann wurden immer mehr die Medikamente rausgenommen und wir ging es von Tag zu Tag besser und irgendwann musste ich gar keine Tabletten mehr nehmen. Und du hast vorhin erzählt, dass es irgendwie so einen Moment gab, ein paar Tage später, wo ihr das Ding weggeschmissen habt. Oder ja, genau. Gerrit und ich haben dann gesagt so, naja gut, wenn die Blutwerte in Ordnung sind, dann können wir die Medikamente auch wegschmeißen. Dann haben wir alle Medikamente weggeschmissen, außer die langsam ausgeschlichen werden mussten wegen... Genau. Und dann haben wir das alles weggeschmissen und haben gesagt, gut, dann brauchen wir es nicht mehr. Und seitdem, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, und seitdem hatte ich außer 2, 3 Erkältungen keinerlei Beschwerden normale, oder Krankheiten dass man mehr. Auch mal krank ist. Ja, genau. Und das so ist anders als vorher. Also vorher warst du wirklich permanent, nicht nur mit einer Krankheit krank, sondern vieles. Genau, ich hatte viele Sachen, ob nebeneinander oder hintereinander. Hat es irgendwann mal einen Arzt gegeben, der dich gefragt hat? Ja, es hat mein Hausarzt hier in Frankfurt, der hatte natürlich die ganze Akte von davor und der sagte dann, Freunds, was haben Sie genommen? Und? Dann, und? ich habe ihm dann gesagt, naja, hinterher stellte sich raus, dass er Christ war und ich habe dann gesagt, ich habe für mich beten lassen. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen skurril an, aber genau, und der sagte dann, ah, okay. Das geht also wirklich. Das war so die Reaktion. Ich war anscheinend. Genau, ja. Okay. Und du würdest im Nachhinein auch sagen, das ist das, was das verändert hat. Es war die... Also entweder war es ein ganz glücklicher Zufall. Auf einmal. Oder es war wirklich... Also ich kann nur sagen, für mich war es wirklich ein Teil, dass ich geheilt wurde von Gott, von Jesus. Genau. Und nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Also... auch was die Depressionen anging und so. Also ich wurde da wirklich geheilt. Okay, das war eine Heilung für dich auf welcher Ebene, würdest du sagen? Auf der rein körperlichen Ebene auf jeden Fall. Das hat auch in deiner Seele irgendwie, also psychisch oder sowas bei dir verändert. Ja. Noch tiefer geistlich sind da Dinge irgendwie auch in Ordnung gekommen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist genau der Punkt auch hier bei Jesus, was er auch zeigen wollte. Er wollte eben nicht nur diese körperliche Sache in Ordnung bringen, sondern er hat gemerkt, es gibt hier noch tiefer was. Genau. In meinem Herzen oder in anderen Bereichen. Und es hängt nicht so, ist nicht so ganz lose voneinander, sondern es hängt miteinander zusammen. Ich glaube, Du bist ja kein Mensch ohne Probleme heute, aber, aber trotzdem ist da etwas beendet worden, was vorher da war. Genau. Genau, und das ist etwas, was auch kommt. Und wir haben gedacht, also ich habe gedacht, es ist mir wichtig, auch diesen Teil von Jesus, wir gehen ja so ganz verschiedene Eigenschaften von Jesus durch, zu zeigen. Es ist nicht alles über Jesus, aber heute ist es eben gerade dieses Thema, der heilende Jesus. Und ich glaube, die Idee, das Anliegen von Jesus damals war, zu sagen, ich möchte Menschen heil machen. Auf irgendwie allen diesen Ebenen meines Lebens, meiner Persönlichkeit, meines Herzens oder so. Und ich kann das. Und das zeigt er besonders dadurch, dass er das Körperliche kann. Aber das andere, was auch unsichtbar ist, wo jetzt nicht direkt wir wie ein Gelähmter auf einmal laufen können, das sieht man nicht so direkt. Aber auch das ist etwas, was er kann. Ne? Und ich glaube, das ist heute noch genauso möglich. Jetzt lass uns, bevor wir noch ein Lied hören, ein paar Gedanken noch machen. Was bedeutet es für uns heute, diese Punkte hier? Was würdet ihr sagen, was ist diese Story, dieser Teil, dass Jesus den Mann Gelähmten geheilt hat? Was bedeutet es für mich? Wenn ich jetzt vielleicht nicht, gut, ich könnte, mein Rücken tickt manchmal ein bisschen, aber ich bin nicht gelähmt. Aber was sind die Anwendungen von diesen Gedanken für jeden von uns? Also für mich war es damals und ist es auch heute, dass ich mir eingestehe, dass ich ein Problem habe, egal auf welcher Ebene es jetzt ist. Mhm. Und dass ich es nicht alleine schaffen kann und auch nicht alleine schaffen muss. Und mir Unterstützung suche, ob es Freunde sind, Bekannte, Verwandte und die bitte, mir zu helfen und auch für mich zu beten gerade. Mhm. Also das war das, was mir damals geholfen hat und was ich heute jederzeit wieder tun würde. Okay. Also so wie der Typ sich ein paar Freunde oder Männer gesucht hat, die ihm dabei geholfen haben und auch zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, ich brauche deine Hilfe, ich krieg's nicht alleine hin. Genau. Mit den Schwierigkeiten in meinem Leben und die können ja bei jedem unterschiedlich aussehen, könnte man sagen, genau das ist auch ein Prinzip. Ne? Wir denken oft, wir kommen so alleine mit den Schwierigkeiten in unserem Leben klar und kämpfen und würgen. Und du hast mir im Vorfeld ein bisschen noch mehr erzählt, wie du das auch, es klappt schon irgendwie und ja, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie es aussieht und ich krieg das schon hin. Das ist das, was dieser Typ aufgegeben hat und er hat gesagt, nee, ich brauche Hilfe. Genau. Und egal auf welcher Ebene das jetzt ist und er hat es gemacht. Und ein zweiten Punkt, den sie noch gesagt hat, der auch recht interessant ist, ist seine Schwächen einzugestehen. Also zu sagen, ich krieg's nicht hin, sondern ich bin vielleicht bedürftig. Fällt uns das schwer? Uns Männer? Ja. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht in einigen Ohren gleich wieder sexistisch klingt, aber ich glaube, Männer haben im Schnitt eher noch das Problem, Schwäche zuzugeben, weil man vielleicht... Zumindest in bestimmten Bereichen. Ja, in bestimmten Bereichen. Oder, ja, und das ist eine große Aufgabe, aber sehr wichtig und sehr heilsam, wie man an dem Beispiel, finde ich, sieht. Ja. Und ja, da müssen wir Männer uns vielleicht erstmal selber in den Arsch treten, dass wir hochkommen und dann genau auch Hilfe suchen. Gilt auch für Nicht-Männer. Auch für Frauen. Gilt auch für Frauen. Und ich glaube, der eine Punkt, den gerade an deinem Beispiel auch deutlich geworden ist, das ist nicht nur was damals möglich war und passiert ist, als Jesus auf dieser Welt war, sondern es ist bis heute möglich, dass diese Dinge passieren. Egal auf welcher Ebene die Not ist, Jesus kann heilen. Wir hören jetzt noch ein Lied, das auch von Heilung spricht. Heilung meines Herzens. Und ich bin gespannt. Und danach begrüßen wir auch die Katja, die Musikerin, hier in unserer Talkrunde. Vielen Dank. Katja kommt zu uns. Herzlich willkommen. Bevor ich dich zu dem Lied frage, möchte ich natürlich das, was ich vorhin angekündigt habe, noch machen. Gibt es von euch irgendjemandem eine Art Frage, Kommentar? Vielleicht hat irgendjemand was er Miri nachfragen möchte? Oder so. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, da möchte ich mal mittalken? Ich wollte fragen, kriegst du gleich nach dem Gemeinschaftsgebet was erspürt oder erst die Tage so schrittweise danach? Oder gab es da schon irgendein Gefühl in mir? Gab's ja. Also körperlich habe ich das so erst schrittweise so die Tage danach gemerkt. Aber Gefühl war dann schon Erleichterung. Pure Erleichterung. Und dass ich echt da dachte, ach ja, Jetzt kann ich nach Hause schlafen. So, also wirklich Tiefenentspannung. Also man könnte auch sagen, ich bin innerlich echt zur Ruhe gekommen darüber. Mhm. Ja, ich möchte mich da mir anschließen quasi und vielleicht kurz meine Geschichte erzählen und das Ganze um eine Dimension noch erweitern. Also ganz kurz, es war 11. Klasse, ich kaputt auf mehreren Ebenen, also geistlich, emotional, körperlich, hatte kaputte Knie, musste mich vom Sport damals abmelden, hatte so einen von NRW Gesundheitsarzt und Zeugnis, dass ich keinen Sport mehr machen darf, musste aus dem Fußballverein gehen und konnte nicht mehr richtig Treppen laufen und konnte nicht mehr auf den Bauch gehen, alles blöd. Hat mich benommen wie ein Arschloch, meinen Geschwistern und anderen gegenüber, hat mich vor dem Unterricht zurechtgesoffen, bin da hingegangen. Und irgendwie in der Zeit hat mich dann jemand in meiner damaligen Kirche gefragt, ob ich in den Hauskreis kommen will. Und ich fromm erzogen, dachte so, ja, nächste fromme Übung, Hauskreis, super. Gehe ich hin und habe mich dann quasi in den nächsten 2 Monaten mit dem gebettelt, wie ich dachte immer so, man kann ja sinnlos leben und das sollten wir jetzt auch tun. Deswegen, darum geht es im christlichen Glauben, möglichst keine Fehler mehr machen, sondern perfekt leben. Ich weiß nicht, wie ich auf den Schwachsinn gekommen bin, da ich ja den Rest der Woche ganz andere Sachen gemacht habe, aber es war so. Und nachdem die irgendwie immer was von Gnade und Liebe und sowas erzählt haben, ich dachte, so, nee, pass auf. Osterferien werde ich die Bibel lesen, ja, und zwar Matthäus und Markus Evangelium, wo dieser Text herkommt, und ich werde danach nach Hause kommen und dem mal erzählen, so, ne? Weil da steht ja alles drin. Habe ich dann gemacht und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass da viel von Gnade und Liebe stand. Ja. Und aber auch, dass ganz viel mit Heilung drin, vor allem das Markus-Evangelium ist ein Evangelium, wo 12 Kapitel in fast noch Heilungsgeschichten auch ein bisschen angehört. Und dann irgendwie hat sich schon was geändert. Ich bin dann Hardcore-Kurs aber weitergefahren. Als ich einen Kumpel gefragt habe, warum ich dann Pfingsten zu dieser Pfingstkonferenz fahre, weil ich doch irgendwie dieses Doppelleben führe, das war einer der wenigen aus meiner Kirche, die das wussten, habe ich gesagt, naja, weißt du, ich will eine gute Zeit haben und ich will, dass Gott meine Knie heilt. Ne? Auch da bin ich mir ganz sicher, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich hatte ja nicht so eine richtige Beziehung. So, ne? Fakt war, dass sie am 2. Abend dann das Gelegt für Kranke angeboten, also körperlich Kranke angeboten haben. Und im Gegensatz zu dem Typ war ich richtig feige und bin nicht nach vorne gegangen, habe nicht für mich leben lassen, weil, keine Ahnung, ich bin einfach hinten raus und habe gedacht, nee. Ich habe auch keine 4 Freunde, die dich... Keine anderen Freunde. Selbst in Arsch treten, ja. Auch nicht so gut, also das war irgendwie schwierig. Genau, und dann am letzten Tag war es aber so, dass alle so in Halleluja super Stimmung und so, ne? Und der Prediger am letzten Tag hat aber über Sünde gepredigt und über Sünde in deinem Leben. Und das war der Punkt, genau wie dieser Geschichte. Ich wusste, dass es darum geht. So, ne? Und dann haben sie hinten einen Aufruf gemacht, wer da was in seinem Leben hat, was er gerade rücken möchte und Vergebung und Gnade erfahren möchte, der kann nach vorne kommen. Ich dachte, alles klar, 1000 Leute hier und ich gehe nach vorne. Ich musste nach vorne, also ich gehe nach vorne und habe da das erlebt, glaube ich, was dieser Mann zuerst erlebt hat. Diese Vergebung der Sünden, das war auf einmal überfreit. Ich habe diese Gnade und diese zugesprochen bekommen und endlich wusste ich, was wir in meinem Hauskreis geredet haben. Da habe ich gefreut, das war Pfingstmontag, dass ich am Donnerstag im Hauskreis gehen sagen kann, so, jetzt bin ich einer von euch, jetzt weiß ich, worum es geht. Bin auch am Donnerstag dann hin. Und während ich mir erzähle, fällt mir auf, dass meine Knie in den letzten 3 Tagen gar nicht mehr wehgetan haben. Dass ich mit meinem vollen Körpergewicht an diesem Pfingstmontag auf die Knie gefallen bin, so vor Gott, ne, auf dem Betonboden, dass ich da trampolin gesprungen bin, ja, auf diesem Freifahrtsgelände, und hab so gedacht, klar, alles weg. So, ne? Von dem her, das ist die Story. Und eine Dimension, die ich noch weitergeht, ist Heilung auf sozialer Ebene. Also der letzte Satz hier war ja, der ist ja, alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. 2 Jahre später, als meine Schwester mich in Kanada besucht hat, hat sie mir gesagt, sie hat sich taufen lassen, weil sie gesehen hat, was Gott an mir gemacht hat. Na, und das war nicht, dass meine Knie heil geworden sind, sondern dass ich nicht immer wie das absolute Arsch auf meine Geschwister gegenüber genommen hat, sondern dass diese Gnade, diese Liebe wirklich weitergehen. Und ich finde, das ist eine Dimension, die hier drin steckt und ja, die es auch heilen will. Ja. Ist auch spannend, sich zu überlegen, wie der Typ hinterher damit gelebt hat. Ne? Wahrscheinlich hat es nicht nur das geändert, dass er auf einmal wieder gehen konnte, sondern er hat sich wahrscheinlich auch anderen Menschen anders gegenüber verhalten, weil er was erlebt hat. Ja, vielen Dank. Voll cool. Katja. Du hast uns ein Lied über Heilung gesungen, wo es darum geht, dass dein Herz irgendwie heil wird. Was ist die Idee hinter dem Lied und vielleicht die Geschichte? Es gibt keine direkte Geschichte zu diesem Lied, aber es gibt auf jeden Fall eine Idee. Und zwar, die Idee ist so ein bisschen dieses, wir kommen auf die Welt und wir haben so ein ganzes Herz irgendwie. Und im Laufe der Jahre, die wir so leben, geben wir immer so stückchenweise ein bisschen was davon weg. Also entweder hängen wir Sehnsüchte oder so an Menschen oder wir hängen uns an Wünsche, an Dinge, die wir gerne hätten, Ziele, die wir erreichen wollen. Und nicht all diese Dinge sind unbedingt gut für uns oder nicht all diese Dinge werden auch von uns erreicht. Und das ist so ein bisschen so dieses Bild, wie ich habe dieses Herz und ich gebe immer wieder ein Stückchen davon weg und irgendwann ist das einfach so löchrig irgendwie. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie das aussehen würde. Und der Gedanke dahinter war, das wird immer wieder passieren. Also ich werde das immer wieder haben, dass ich etwas weggebe von meinem Herzen. Und es wird keinen einzigen Menschen geben auf der Welt, der das irgendwie wieder füllen kann, wieder stopfen kann, damit es wieder ganz wird. Und ich kann das selber auch nicht. Mhm. Aber Gott kann das. Und das ist eigentlich natürlich der Refrain dann am Ende, klar, weil der ist ja immer meistens das Positive in so einem Song, dass Jesus aber mein Herz heilt und dass er es in seine Hand hält und dass er es mit seiner Liebe quasi füllt. Mhm. Genau. Das ist dann You Heal My Heart, also du sprichst dann mit ihnen an. Ne? Ja. Und du hast gesprochen, also am Anfang der zweiten Strophe ist es ja diese Teil, you give away pieces of my heart, glaube so ungefähr war es. Ich weiß nicht, vielleicht falsch zugehört, aber das ist die genau, das ist die Idee, die du auch gerade beschrieben hast. Und an Personen, also wir hängen uns an unsere Hoffnungen, Sehnsüchte oder irgendwie so etwas an Menschen. Wie, also was meinst du damit? Dass die uns quasi wieder was zurückgeben von dem, was wir ihnen geben? Oder wie würdest du, oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest? Also ich kann das ja jetzt zum Beispiel mal auf das Thema Musik beziehen, weil ich bin Sängerin und man hat gewisse Wünsche, Hoffnungen als Musiker, wenn man was werden möchte, wo man hin will und so, ne? Und dann sind so die Ziele oder die Träume, die man so hat, sind so diese, da gebe ich so ein paar Stückchen hin, sag ich mal. Also, was weiß ich, ich möchte gerne berühmt werden oder so. Ne? Mhm. Oder ich möchte gerne genauso viele CDs verkaufen wie der und der oder keine Ahnung. Ne? Okay. Und das sind so Träume, die man so hat und die klappen vielleicht aber nicht so. Ja. Und da habe ich aber dann schon trotzdem was investiert von mir und habe mich da rein gewünscht, sage ich jetzt einfach mal. Und das hinterlässt Spuren und das hinterlässt Löcher in meinem Herzen. Okay. Weil wenn ich das nicht erreiche, macht das wiederum was mit mir. Vielleicht werde ich neidisch auf andere Menschen, die das erreichen, was ich nicht schaffe. Und dann gebe ich wieder ein Stück eigentlich an jemanden ab, auf den ich neidisch bin oder so. Okay. Ne? Ja. Also weil es ist einfach nicht heil dann das Herz in dem Moment. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, also ich finde es toll, wie du das beschreibst, weil ich glaube, das ist letztendlich, also selbst jemand, der nicht Musiker ist, macht das vielleicht mit anderen Dingen, mit dem Job oder mit dem Partner oder mit der, was weiß ich, was auch immer, mit dem, was man besitzen möchte. Ich glaube, ganz viele Dinge in unserem Leben funktionieren genau so, dass wir sie erreichen wollen oder sie anstreben oder sie haben wollen, Dinge oder Personen, weil wir uns davon was erhoffen. Wir geben unser Herz ein Stück da rein, manchmal mehr, manchmal weniger und erleben dann aber, dass sie uns nicht enttäuschen. Egal, ob wir sie kriegen oder nicht. Oft ist es ja sogar so, selbst wenn wir sie kriegen. Immer wenn man was hat, dann gibt es das Nächste. Ja, also, ja. Und selbst, wir haben vorher noch über Künstler gesprochen, die sogar all das kriegen, was sie sich erhoffen und es für sie fast nur ungesunder ist. Ja, ja. Genau. Genau, weil sie dann auch erleben, dass da haben sie auch ihr Herz reinvestiert, aber es ist auch nicht, es bringt nicht das. Ich glaube, das erlebt jeder Mensch, ganz egal in welchem Zusammenhang. Ich glaube, das ist auch was, was wir hier in Frankfurt, also gerade in Großstädten, glaube ich, kommt diese Eigenart des menschlichen Herzens noch viel mehr raus. Es gibt Menschen, die kommen hierher, weil sie denken, sie möchten wegen ihrem Job oder wegen Kunst oder irgendwie wegen dem Traum ihres Lebens, den sie leben wollen, und kommen in eine Großstadt, um das zu verwirklichen und investieren ihr Leben da rein. Also ich meine, das ist ja gerade das, was wir hier machen alle. Ne? Wir investieren nicht nur 7,5 Stunden am Tag, sondern eben 13 oder sowas und investieren unser Leben oft in das. Und viele andere Bereiche unseres Lebens leiden darunter. Und wir merken am Ende, es gibt uns doch nicht das, was ich dachte, was es mir gibt. Egal, ob ich es erreiche oder nicht. Ja, interessanter Punkt. Und Heilung in dem Zusammenhang, also du sprichst dann von dass Gott, dass du das bei Gott anders erlebst. Kannst du das irgendwie beschreiben? Was ist da anders? In diesem Punkt sind, also da geht es ja eigentlich um Sachen, die immer wieder auch so vorkommen. Ne? Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, habe ich gerade das Thema Neid oder Eifersucht angesprochen, wenn ich dann zum Beispiel an den Punkt komme, wo ich merke, jemand anders bekommt mehr Möglichkeiten als ich im musikalischen Bereich. Ne? Das ist, für mich ist das einfach ein großes Ding, weil es einfach mein Job ist und da möchte ich natürlich gerne erfolgreich sein. Und das Problem ist, ich werde da alleine damit nicht fertig. Also weil es kommt immer wieder, diesen Punkt wird es immer wieder geben, wo jemand anders erfolgreicher ist als ich, weil das ist normal und das ist doch in Ordnung so und ich muss das aber akzeptieren, aber ich schaffe das nicht aus mir alleine und ich muss dann einfach akzeptieren, dass das so ist und dass das vielleicht aber nicht der Ort ist, wo ich meine Sehnsüchte gestillt bekomme, sondern dass das eben Jesus ist und dass nur durch ihn das auch wieder heil werden kann. Das ist natürlich jetzt nicht so eine Sache von Dams und dann bin ich gesund und dann werde ich nie wieder neidisch sein, wenn jemand anders mehr CDs verkauft hat oder mehr Konzertbesucher hatte oder was weiß ich. Oder keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich immer wieder passieren. So, weil ich einfach so ein Loch in mir habe, das gefüllt werden will. Und das kann aber nur Jesus stopfen, dieses Loch, was da drin ist. Und alles, was da reinkommt, ist total toll, aber es wird immer wieder unten rausfallen, quasi wie so ein Fass, ne, was so ein Loch hat unten drin. Und es wird irgendwann wird es vielleicht voll sein, aber es wird immer wieder raussickern. Und dann brauche ich Jesus, der dann unten da so einen Stopfen reinmachen kann durch seine Heilung und der das dann füllen kann, weil ich das selber nicht kann und Menschen oder Dinge, die ich gerne hätte, können das auch nicht. Cooles Bild, Marc. Ich nehme an, du hast die ganze Zeit schon auch gedacht, wie gut passt das eigentlich zu dem, was ich dich fragen will. Ja, kommt drauf an, wie du die Frage stellst. Aber schieß mal los. Also, Marc, in dieser Geschichte macht Jesus eben diesen direkten Zusammenhang zwischen der Heilung des Körpers dieses Menschen und der inneren Heilung des Herzens dieses Menschen. Ja, mit Miri haben wir jetzt ein bisschen über auch rein körperliche Heilung gesprochen, aber auch da schon der Aspekt, dass es wesentlich tiefer noch gehen kann. Wir haben zusammen ein Buch gelesen und lesen das im Moment mit ein paar anderen Leuten. Ein ganz altes Buch. Man könnte sagen, es ist vielleicht neben der Bibel das einflussreichste und bekannteste Buch in der christlichen Kirche. Und zwar von einem Mann geschrieben, Augustinus. Der hat so um das Jahr 400, von 354 bis 430 gelebt. Man beschreibt ihn auch als einen Kirchenvater. Also einen, der ganz viel Einfluss hatte auf die Kirche, egal ob katholisch, evangelisch. Alle beziehen sich immer auf den. Und der Mann hat in diesem Buch eigentlich sein Leben geschrieben und hat vieles mit dem zu tun, was wir schon besprochen haben, nämlich die tiefere Ebene. Was ist das? Wo würdest du sagen, was ist Augustinus Idee mit der Heilung des Herzens? Ich würde das so sagen, dass Augustinus das ganz an den Anfang setzt. Also damit fängt es wirklich, vielleicht wie Benny das gesagt hat in seinem Beispiel, mit der Sündenvergebung fängt alles an. Ich meine, das ganze Buch, das heißt Bekenntnisse. Und es ist wirklich viel davon, ist wirklich reines Bekenntnis, was er alles im Leben so angestellt hat. Ganz offen und ehrlich über die Abgründe seines Herzens auch schreibt. Ne? Es ist echt, da tun sich richtige Abgründe auf, also klar, die meisten Menschen geben ja zu, auch müssen noch nicht mal christlich sein, dass sie im Leben Verfehlungen machen. Also dass sie halt irgendwie mal was anstellen, was nicht so gut ist, was sie dann bereuen und hätten besser machen sollen. Aber bei Augustinus sind das wirklich dicke Brocken. Und es gibt so ein Beispiel, wo sich so ein richtig großer Abgrund auftut. Ja. Ich meine, das ist ein Beispiel aus seiner Kindheit und ich finde, das passt auch so, eher so zu so Lausbuben, Sprichwort Lausbubenstreich. Aber es ist trotzdem so unglaublich böse einfach, was er da angestellt hat mit seinen Kollegen. Okay, hat er jemanden umgebracht oder was hat er gemacht? Er hat niemanden umgebracht, er hat eigentlich nur Birnen geklaut. Okay. Das Problem war jetzt halt, das waren nicht irgendwelche tollen, leckeren Birnen, wie man es vielleicht dann verstehen würde. Ich meine, wenn die besonders saftig aussehen, wenn die irgendeinen Preis bekommen haben vielleicht mal oder sowas. dann ist man scharf auf die, ne? Aber er schreibt das so toll, dass ich das jetzt mal vorlesen will. Das waren wirklich anscheinend keine tollen Birnen. Also, ich fange an zu lesen. Ein Birnbaum stand in der Nähe unseres Weinbergs, voll von Früchten, die weder durch Aussehen noch Geschmack anzulocken vermochten. Bis tief in die Nacht hatten wir junge Nichtsnutze nach übler Gewohnheit unser Spiel auf unseren Tummelplätzen ausgedehnt, machten uns nun daran, den Baum zu schütteln und zu plündern und schleppten riesige Mengen von Früchten fort, nicht etwa, und jetzt kommt's, um sie selbst zu verspeisen, sondern um sie vielmehr den Schweinen vorzuwerfen. Selbst wenn wir ein wenig davon aßen, dann doch nur aus Gefallen am Unerlaubten. Siehe mein Herz, mein Gott, siehe mein Herz, dem du im tiefsten Abgrund deine Barmherzigkeit erwiesen hast. Sieh nun, soll dieses mein Herz dir sagen, worauf es damals aus war, mit dem Freibrief des Übeltäters zu erteilen, ohne dass es für meine Bosheit einen Grund gab, ausgenommen die Bosheit selbst. Sie war widerwärtig, ich aber liebte sie. Ich liebte mein Verderben, liebte meinen Fehl, nicht etwa den Gegenstand meines Fehls, sondern meinen Fehl als solchen liebte ich. Eine nichtswürdige Seele, die sich von deinem festen Grund losreißt und in die eigene Vernichtung stürzt, indem sie nicht nur etwa durch schändliches Tun auf etwas aus ist, sondern auf das schändliche Tun selbst. Okay, man merkt beim Lesen, es ist 1600 Jahre alt. Lange Sätze. Ne, genau. Ja. Jared tut mir besonders leid. Er ist auch immer dabei. Uns, genau, er liest mit. Und als Amerikaner. Wenn man das als Muttersprache nicht hat, ist es umso viel schwerer. Aber was ist das, was Augustinus versucht mit diesem Beispiel? Ich meine, er ist jetzt wirklich im Prinzip nicht so riesig Schlimmes, Birnen zu klauen, aber er zeigt damit etwas, was mit seinem Herzen los ist. Was ist das, was er versucht zu sagen? Es ist irgendwo krank. Also da ist was richtig Fieses drin und da zeigt sich das so an dem Beispiel so in, ich sag mal, in seiner reinen Form. Ja. Weil es ist einfach was anderes, wenn man etwas, zum Beispiel etwas klaut, weil es toll ist, weil man es haben will, weil es begehrenswert ist, weil es vielleicht gerade in ist oder sowas. Aber einfach nur was zu klauen, um des Klauenwillens, das ist schon... Ja. Heftig. Gut, klauen an sich ist auch nicht gut, ne? Aber das ist noch viel schlimmer, wenn es gar keinen noch mal Sinn macht, wahrscheinlich. Genau. Ne? Wenn man jetzt die Teile meines Herzens damit so reinnimmt, diesen Gedanken, ich glaube, der passt ziemlich sehr ineinander. Also ich glaube, wenn wir, das machen wir alle, glaube ich, dass wir diese Dinge haben, wo wir unser Herz hingeben und vielleicht mehr oder weniger, wie intensiv wir das haben wollen, sind wir bereit, sogar Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun würden normalerweise, wenn wir unser Herz weggeben. Also ich meine, jeder von uns würde sagen, dass ehrlich sein voller Wert ist. Das würde wahrscheinlich keiner an sich sagen, ist falsch. Aber wir alle, oder was heißt wir alle, aber die anderen natürlich immer, würden vielleicht sogar Steuern hinterziehen, um sich dann was zu kaufen, wo sie ihr Herz rein investieren. Ne? Das Auto oder den Fernseher oder die Wohnung oder das Haus. An sich ist man dagegen, dass man so etwas tut. Aber wenn wir einer Sache oder einer Person unser Herz gegeben haben, dann auf einmal fangen wir an, Dinge zu machen, die wir vielleicht sonst gar nicht machen würden. Und das ist, glaube ich, das, was Augustinus beschreiben will. Er benutzt öfters diese Idee von Götzendienst. Wie können wir das? Das ist nicht so das Wort, was gut funktioniert heute noch, 1600 Jahre später. Aber das ist die Idee dahinter, richtig? Wie könnte man das beschreiben? Was ist da der Haken? Ich glaube, Katja, du hast das eben auch schon in die Richtung was gesagt. Also es gibt diese Löcher in dem Herzen und man probiert sie zu stopfen. Oder man könnte es auch so sehen, es gibt das Herz, das hat einen Raum und ein Raum will natürlich immer gefüllt werden. Und das kann man tun, durch irgendwelche Dinge, die man nachhängt. Dinge, die an sich gar nicht schlecht sind. Hobbys zum Beispiel. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich erstmal. Grundsätzlich ist es ja super, wenn man zum Beispiel merkt, dass man gut singt und dann halt eine Karriere vielleicht startet und mehr als ein Hobby draus macht. Es ist nur dann eben schwierig, wenn wenn das quasi zu viel Raum im Herzen einnimmt und alles andere, was sonst noch so wichtig ist, verdrängt. Mhm. Und dann wird es nämlich zu, ja, zu einem Begriff, Gott. Genau, zu einem Gott. Ja. Und dieser Gott ist deshalb auch so schlimm, weil er ganz einfach gesagt schlecht für einen selber ist. Ja. Also, warum? Wenn ich mich zum Beispiel über meine Stimme definiere. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Also wenn ich meine Stimme oder das, was ich damit machen könnte, an die Stelle in meinem Herzen rücke, die alle Sehnsüchte erfüllen muss, wo ich alle Hoffnung reinstecke, wo ich sage, wenn ich das endlich hätte, dann wäre ich glücklich. Dann wäre ich endlich jemand. Dann habe ich Wert, dann habe ich Sicherheit, dann habe ich Bedeutung und sowas. Und ich glaube, gut, das kann man mit seiner Stimme machen, das kann man mit so ziemlich allem im Leben machen. Das kann man mit Beziehungen machen, das kann man mit Besitz machen, das kann man mit dem Job machen, das kann man mit irgendwie allen Dingen machen. Bei Augustinus ist ganz interessant, er sagt immer wieder, er hatte zwei solche Dinge in seinem Leben, und zwar Frauen und Essen. Ne? Deshalb ist vielleicht der Birnenraub auch bei ihm so das Ding, irgendwie, wo er sich dran erinnert. Aber das waren so die Dinge, ne? Tolle Gerüche, schönes Aussehen. Ne? Das war das, wo er gesagt hat, boah, das ist das, was ihn immer angezogen hat. Das fiel ihm immer relativ schnell, da so sein Herz hinterher zu schmeißen oder das daran zu hängen. So, wenn er das hat, dann ist er glücklich. Das ist, schreibt er auch sehr offen und ehrlich. Es ist abgefahren, wie ehrlich er damit sich selbst ist. Ich glaube, du hast noch eine Stelle, die uns das ein bisschen zeigt. Ja, es sind sogar zwei Stellen, aber die eine... Die schildert das irgendwie ganz schön so, dass er eben probiert hat, sein Herz zu füllen mit Sachen, die letztendlich nicht gut für ihn waren. Meine Sünde aber bestand darin, dass ich alle Lust, alles Wertvolle und Wahre nicht in ihm suchte, sondern in mir und anderen Geschöpfen. Ich glaube, genau da wird es dann problematisch, wenn man wirklich das Wertvolle und Wahre darin sucht. Mhm. Wenn man da quasi aufhört, wenn man Musik praktiziert und irgendwo, sage ich mal, nicht so, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, so Gott darin sieht. Mhm. Er sagt am Anfang auch so was Tolles, dass wir alle auf Gott hingeschaffen sind. Und ich finde, das ist so eine tolle, ein toller Background. So, wenn man das im Hinterkopf behält, dass man auf Gott hingeschaffen ist, dann kann man auch mit seinen Talenten ganz anders umgehen. Mhm. Man könnte sagen, dass dieser Mann, also wenn wir zurückgehen zu der Geschichte, dieser Mann kam zu Jesus und sagt, ich bin krank, körperlich, ich muss geheilt werden. Und Jesus sagt als allererstes, ich vergebe dir. Und alle fragen sich, hä? Jesus, hast du nicht verstanden, seine Krankheit? Aber ich glaube, dass das wieder mal eine dieser Stellen ist bei Jesus, wo er eigentlich viel tiefer verstanden hat, wo eigentlich die Krankheit sitzt. Nämlich nicht nur in unserem körperlichen Problem, die wir auch mit Krankheit haben, sondern in der Krankheit unseres Herzens. Der Krebs in unserem Herzen, der ständig versucht, Dinge Hoffnung zu setzen, außer Gott, die, wo wir dann hoffen, dass die uns glücklich machen, dass die uns Sicherheit geben, dass die uns all das geben. Und was, glaube ich, Augustinus beschreiben will, ist, dass er sagen will, diese Dinge sind es erstens nur nicht nur wert, sondern sie führen auch dazu, dass sie mich versklaven. Also, dass ich diese Sache, ich gebe meine Zeit in Musik oder so etwas, oder mein Geld, oder meine Beziehung, meine Liebe. Und eigentlich sagen diese Dinge immer wieder noch viel mehr, ich brauche noch mehr. Gib mir noch mehr von dir. Opfer noch mehr. Und das ist das, was dann krank macht. Das ist die permanente Sehnsucht, dieses Loch in uns zu stopfen. Augustinus hat eine Stelle, wo er die Lösung andeutet. Ja, genau. Es ist gewissermaßen so eine Vorwegnahme. Also er beschreibt auch einen Gedanken, den er damals hatte und macht dann Ausweg sozusagen, wie er dann am Ende, nachdem er sich bekehrt hat, wie es dann alles besser zum Besseren gewandt hat. An dir sollte ich größere Lust finden als an allen Verlockungen, denen ich gefolgt bin. Mit ganzer Kraft sollte ich dich lieben und mit ganzem Herzen deine Hand ergreifen, damit du mich herausreißt aus jeder Versuchung bis zum Ende. Okay, also was er sagen will, wenn ich es richtig verstehe, ist, setz doch deine Hoffnung in Gott anstatt in diese Dinge oder gib deine Liebe ihm anstatt diesen Dingen. Ja, also es kommt aufs Verhältnis an. Ne? Ja. Also Gott muss man irgendwie, so komisch das klingt, mehr lieben als alles andere. Ja. Ja. Deswegen darf man ja die Musik trotzdem lieben. Aber genau, ja. Es muss nicht das andere wegfallen. Aber es geht um die Frage, wo ich eine Stellung kriege, das irgendwie in mir. Ja, ne? Also das heißt, die Lösung ist jetzt von dem Ganzen, weiß auch, was Jesus dem Mann damals sagen wollte, dann lass uns alle kräftig anstrengen und den mehr lieben. Ihn? Nochmal. Es ist die Lösung jetzt zu sagen, okay, dann mag ich halt jetzt nicht mehr mein Auto, mein Fernseher, meine Frau, meine Kinder, mein weiß ich was, meine Musik, sondern jetzt Jesus. Und ich streng mich kräftig an. Ja, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee? Warum nicht? Weil das eigene Zutun ja doch relativ klein eigentlich ist, was man selber leisten kann. Es ist ja nicht so, dass Gott gesagt hat, hier, Leute, nehmt mal die Gebote und noch ein paar mehr und dann macht ihr das und haltet die ein und dann gehört er zu mir und dann schenke ich euch Segen und dann ist alles gut und Tralafitti, aber es ist ja genau andersrum. Oder? Ja, genau. Also ich sage es mal, einfach nur Jesus jetzt lieben und oder versuchen, es immer alles richtig zu machen, ist das gleiche wie für die Götzen. Also ich versuche da ja auch immer es irgendwie zu kriegen. Also es muss ja irgendwie noch anders funktionieren, als nur das ich immer mache. Ja. Es ist abgefahren, dass Jesus in diesem Text, ich finde es bezeichnend, dass er eben genau auf diese Ebene eingeht und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Man muss nur das Markus-Evangelium noch ein Stückchen weiterlesen, eigentlich bis zum Ende, um zu verstehen, was das bedeutet und wie das eigentlich funktioniert. Nämlich, dass am Ende des Markus-Evangeliums Jesus erklärt, dass er nicht nur gesagt hat, Leute, hört endlich auf, diese Dinge zu verehren, eure Stücke eures Herzens diesen Dingen zu geben, sondern dass er sogar angefangen gesagt hat, ihr müsst auch diese Idee aufgeben, dass ihr es seid, die das macht. Und ich mache das jetzt für euch. Ich habe vorhin gesagt, dass ein Kennzeichen von diesen Götzen, wie Augustin sie gesagt hat, ist, dass diese Dinge zu uns sagen, komm her und opfer du mir alles. Gib mir deine Zeit, gib mir eigentlich dein Leben. Und das sagt meine Karriere, mein Geld, meine Musik oder was ich was, sagt das zu mir. Gib mir dein Leben und dann mache ich dich glücklich. Und das ist das Kennzeichen all dieser Dinge oder dieser Menschen. Sei es eine Beziehung zu einem Partner, der sagt auch, gib mir das. Und Jesus, wenn man die Geschichte weiterliest, hat am Ende gesagt, hat nicht nur gesagt, jetzt gib du mir dein Leben, sondern hat am Ende gesagt, ich gebe dir mein Leben. Und ich gebe dir alles, ohne dass du auch nur eine Sache dafür tun kannst. Ich schenke dir mein Leben. Oder er hat nicht gesagt, mach dich zum Sklaven von mir, sondern er hat gesagt, ich versklave mich für dich. Ich gebe mich auf für dich. Und das ist ganz andersrum gedacht. Nämlich es stopft nicht nur das Loch, sondern es dreht das ganze Ding um und füllt es von unten irgendwie. Und sagt mir, ich muss es nicht mehr wie bescheuert versuchen, sondern er hat es längst alles erledigt und hat es getan. Es gibt einen Vers in 1. Petrus 2, da steht, seine Krankheit hat uns heil gemacht. Eigentlich könnte man sagen, im Vergleich zu dem Thema heute, der heilende Jesus, dass Jesus uns heilen konnte, hat damit zu tun, dass er alle Krankheit, und da meint er alle Ebenen, nicht nur die körperliche Krankheit, sondern genau diese Krankheit in unserem Herzen, den Krebs in uns, auf sich genommen hat und uns das gegeben hat und uns befreit hat davon und gesagt hat, ich kann das. Ich weiß, dass ihr so seid, und ich nehme das auf mich, ich nehme das mit ans Kreuz und ich sterbe dafür, für eure Sünden, damit ich euch vergeben kann. Und das ist etwas, was er frei schenkt. Und das ist ein komplett anderes Prinzip als alles in unserer Welt und auch als Religion. Weil Religion sagt immer, tu ganz viel, damit Gott dich segnet. Und hier ist Gott, der dich segnet. Und du kannst noch nicht mal was dafür tun. Du brauchst oder darfst im Gewissen noch nicht mal. Das wird dann dein Leben verändern. Genauso wie bei diesem Mann es ja auch sein Leben verändert hat, als er körperlich geheilt wurde. Wenn dieser Krebs in uns geheilt ist, dann werden wir anders leben. Aber es ist nicht eine Bedingung. Wir müssen nicht von uns aus besser werden und dann wird Jesus uns annehmen und uns irgendwie heilen, sondern es ist umgekehrt. Er hat uns geheilt. Ich möchte zum Schluss noch mit uns dreien gerne zusammen überlegen, was ist die konkrete Anwendung? Wie kann ich jetzt damit leben? Was würdet ihr sagen? Was sind Dinge, die jetzt nicht nur interessant sind für so einen Talk in einem Gottesdienst, sondern wo würdet ihr sagen, was hat das für euch in eurem direkten Leben mit euch zu tun? Also bei mir war und ist es auch immer noch so, ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag erstmal neu Jesus begreifen und erkennen. Mhm. Also es fällt mir an Tagen einfacher, das, was du gerade gesagt hast, so zu verstehen und zu merken, ich kann nichts tun, damit er mich liebt, sondern aus seiner, weil er mich so sehr liebt, kann ich mich verändern oder kann ich Dinge anders sehen und machen. Das ist erstmal was, das muss ich jeden Tag neu begreifen und mich darüber austauschen mit anderen Christen und das ist das, was früher bei mir war und was auch, glaube ich, immer wieder kommen wird, so, weil es einfach eine Sache ist, die ist so, wow, groß und unbegreiflich. Also immer wieder mit anderen zusammen auch sehen. Genau. Ich würde auch sagen, einmal, das ist eine Sache, die wir erleben können, die jeder erleben kann und die irgendwie ich auch täglich brauche. Das ist das, was du schon gesagt hast. Es verändert aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können, glaube ich. Also die Art von Gemeinschaft, die wir leben können. Weil es eben dazu führt, dass wir gnädiger miteinander sein können. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe gerade so gedacht, so wie entspannt ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ehemann, ich weiß, er baut Scheiße. Das ist jetzt für mich, ja, genauso wie ich es auch tue. Und das, ja, na ja, dieses, ich muss nicht denken, so, oh, der andere ist gut. Und wenn er dann was macht, dann denke ich so, boah, das enttäuscht mich jetzt total. Also natürlich ist man von Menschen enttäuscht, aber irgendwie ist es doch klar, dass wir uns gegenseitig enttäuschen. Wir können nicht anders. Mhm. Also wir machen nun mal alle Fehler und wir bauen alle Scheiße. Und mich entspannt es, da zu sehen, okay, gut. Da ist aber noch jemand, der kann es richten. Also ja. Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir voreinander das nicht verheimlichen und immer uns dahin stellen, so, oh, bei mir läuft alles total toll. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch voreinander bekennen, ja, du, lief nicht so rund, ich habe Scheiße gebaut. Mhm. Ob jetzt bei dem oder nur an mir selbst, dass wir uns das gegenseitig bekennen und offen damit miteinander umgehen und dann nicht über den anderen so, was, ehrlich, wie kannst du nur, sondern okay, alles klar, dann lass uns dafür beten. Was ich nur sehr wichtig finde, ist der Aspekt der Demut, der da gar nicht anders, den kann man gar nicht aus dem Weg gehen. Mhm. Weil dadurch, dass wir nicht selber für unser Heil zuständig sind, können wir uns auch nicht selber zuschreiben. Ich hatte vorhin diese Stelle vorgelesen mit dem Birnenraub. Ich weiß noch, als wir die besprochen hatten, da hatte ich noch gesagt, so ja, klar, ich mache jetzt auch Fehler, aber ich würde jetzt nie einen Birnenraub so machen. Ja. Also, die dann wegschmeißen und sowas. Aber da kamen wir zu dem Schluss, dass das eben aber auch nicht der Fall ist, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil Gott mich davor einfach bewahrt. Okay. Und ich finde das immer wieder einfach nur schön, dass es genau so ist, weil dadurch, zumindest wenn wir es hinkriegen, bleiben wir alle auf dem Teppich. Ja, und das ist super für Gemeinschaft. Ja. Cool. Es gibt noch eine Anwendung, die wir noch nicht gemacht haben, und zwar eine ganz konkrete. Und zwar, Jesus ist damals in dieser Situation, oder dieser Gelähmte ist damals in der Situation gewesen, dass er das wollte, diese körperliche Heilung haben wollte. Und wir haben eben gesagt, wir haben eine Geschichte gehört, oder zwei sogar, wo das tatsächlich auch passiert ist. Wir glauben, dass sowas bis heute passieren kann. Es ist nicht die einzige Ebene, die körperliche, auf der Heilung passieren kann, sondern wir glauben, dass gerade durch das Evangelium, durch das, was wir hier immer wieder feiern und auch gleich im Abendmahl feiern werden, Heilung auf der Herzensebene passieren kann, aber dass eben auch Heilung auf körperlicher Ebene passieren kann. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen das heute beim Thema Heilender Jesus mal ganz konkret. wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne auf irgendeiner Ebene meines Lebens, sei es körperlich, sei es in meinem Herzen, sei es psychisch, sei es irgendwas, gerne das erleben, dass Jesus da reinkommt und das heil macht, dann möchten wir gerne mit euch dafür beten. Das ist keine besonders magische Sache, sondern einfach nur, weil wir glauben, dass Gott das kann. Jesus konnte das damals und er kann es heute immer noch. Und deshalb beten wir das einfach nachher an. Wer das möchte, der kann einfach zu Miri, zu mir oder zu Sondka da hinten kommen. Wir werden nachher so ein bisschen da oben uns hin tummeln. Und wer sagt, ich möchte gerne, dass jemand da für mich betet, egal wie groß oder klein die Sache ist, das machen wir gerne. Das kann man sonst auch immer machen, aber heute haben wir gedacht, machen wir das mal besonders. Jesus hat das auch gemacht, dieser Mann hat das auch erlebt, dass er nicht einfach nur alleine zu Jesus gehen konnte, sondern dass jemand anders ihn dahin gebracht hat. Und genauso möchten wir gerne diejenigen, die das heute möchten, zu Jesus bringen im Gebet und dann hoffen oder dann erwarten, vertrauen darauf, was Jesus daraus macht. Also das Angebot wird es nach am Ende geben.